Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem wunderbaren Ereignis, das sich da Knackpunkt Podcast nennt. Heute mal wieder mit den freshen Teens aus Panama City, aka, wie heißt euer Kaff nochmal? Keine Ahnung, wo wohnst du? Das ist das Burg von Papen. Ach ja, stimmt, richtig, aus Burg von Papen und natürlich aus Neo Gladbach fresh zugeschaltet, Christian. Und wir sind natürlich live. Glaube ich zumindest. Also ist das jetzt auf YouTube oder was? Nein. Aber darum geht's auch gar nicht. Schon live, sind wir im Fernsehen? Ja, wir sind live im Fernsehen und ich begrüße euch und was trinkt ihr heute Abend? Der Spontanität wegen habe ich nichts Vernünftiges zu süffeln. Ich habe Eistee. Und grünen Tee. Mein Würfel sagt mir. Warte, ich muss erst raten. Es ist ein W6. 20. Ein W6. Ach so, ich dachte, du hättest schon 20. Nein, es ist ein W6. Ich sage eine 5. Falsch. Es war eine 3. Aber wir haben hier ein schönes Getränk, was passend für Ansgar ist. Verbitterung. Ja. Na komm. Verbitterung. Lach. Ich finde das so geil. Also ihr seht das jetzt ja nicht, aber wir benutzen heute das erste Mal Google Hangouts, um mal einen Videochat parallel am Start zu haben. Und es ist wirklich geil, wie andauernd das Bild bei Lach immer wieder hin und her wechselt. Lach. Das ist super. Goldenen Moment. Richtig, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, jetzt irgendwie um 9:30, obwohl wir um 8 anfangen wollten. Cool, dass wir wollten um 9 Uhr fertig sein. Aber das ist echt so... Technisch ein Problem, nein. Aber das ist echt so typisch. Also wir bräuchten eigentlich mal wirklich eine Behind-the-Scenes-Folge. So, Hidden Product Placement. Blech. Ja. Boah, ich glaube, ich krieg Epilepsie, wie das Bild zwischen euch beiden bloß wechselt. Epilepsie. Epilepra. Lepsi. Epi. Lepsi. Aber ich glaube, wir sollten mal... Wir haben viel zu viel Spaß damit. Ja. Oh, Mann. Wir sollten vielleicht mal zum ordentlichen Thema kommen. Und wir sind ja gerade auch bei der Technologie und so. Mhm. Und ich hatte da letztens was mitbekommen. Habt ihr das mitbekommen von der Amazon Lumberyard Engine? Ja. Und ich finde die Idee dahinter einfach witzig. Weil, also für Leute, die es nicht wissen, das ist eine Engine, die dafür gedacht ist, natürlich, dass Spiele und sowas programmiert werden drauf, aber das hat die extra Funktion, dass man, dass Leute, die auf einem Stream oder so da zuschauen, aktiv Teilnahme haben können. Wie zum Beispiel, hey, der läuft viel zu schnell durch das Level oder der ist eigentlich ein Arschloch, also werfe ich denen mehr Hindernisse in den Weg. Mhm. Und... Das klingt eigentlich wie ein sehr schöner, logischer Schritt, aber Miau. Wenn du denkst an das Internet und was für Leute dort sind, willst du wirklich denen die Möglichkeit geben, dein Spiel so zu beeinflussen? Nein. Naja, ja. Nichts hindert die daran, ja ihre Zuschauer immer noch zu moderieren, wenn sie anfangen, Bullshit zu machen. Nachdem es mit Twitch Plays Dark Souls so wunderbar funktioniert hat und die, ich weiß nicht, auch durchgespielt haben, super, das heißt, das wird jetzt Twitch fucks up Dark Souls. Ich glaube, die haben auf jeden Fall eine gute Chance. Also ich weiß nur von Twitch Plays Pokémon. Dark Souls, also Twitch Plays sind ja so Sachen wie halt durch Voting im Chat Steuerungsangaben gemacht werden oder halt hintereinander. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das zumindest ein gutes Stück weit gespielt haben. Dark Souls haben die Sache mit der Engine gemacht, dass irgendwie alle 2 Sekunden wird pausiert. Und dann wird gevotet. Ja, Twitch Plays. Und dann wird weitergespielt und wieder. Die haben so ja, okay, mit Pausieren macht es dann Sinn, weil ich meine, das allein durch die Tatsache, dass das ja ein Voting ist, ist das ja verzögert wie nix. Mhm. Deswegen, es war sehr, sehr langsam dadurch, aber halt nicht so random wie Fish spielt Pokémon oder so. Mhm. Aber die haben es trotzdem noch geschafft, also wirklich durchgespielt. Ja. Ist ja nur Dark Souls. Bestimmt was Einfaches seltsam. Gespielt, wie hier Pyro. Hm. Ich meine, es ist Dark Souls, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, der TF2 Pyro, wie der versucht, in Dark Souls durchzurennen und einfach bloß mit W. Ja, im Endeffekt ist es dasselbe, beide schmeißt Feuer. Ja, aber der eine braucht bloß W- und Mausbewegung. Ich glaube, oder ich hoffe, dass in Dark Souls das ein bisschen anstrengender ist. Ach. Eventuell, vielleicht ein bisschen. Apropos ein bisschen. Ein bisschen bescheuert. Die hatten in China aus dem Mobile Game. Ne, hätte ich fast Left 4 Dead gesagt. League of Oh, Legends, da hatten sie die. Mobile Game. Was? Mobile, habe ich Ach gesagt. so, Mobile. Ich Mo hab echt Mobile Game ich sitze verstanden. neben dir und du verstehst Mobile. Ja. Achso, da Mobile, Left 4 Dead, okay, Vor allem so, so. ja. Okay, jedenfalls. Jedenfalls, League of Legends, eine der Figuren heißt Garen und die spielt, die zeigt ja so einen, diesen extrem gerüsteten Typen. Damasia! Ja, Ja! genau. Genau. Und Bist du den haben müde? sie in China als Statue aufgestellt und dann kam da eine ältere Frau, die hat dann dahin angefangen, so ritualisierter, irgendwie Zeug zu, Räucherstäbchen und sowas anzumachen, davor zu beten. Okay. Das ist Fuck cool. yeah. Ding war, Aktion war, Garen sieht ein bisschen aus wie ein alter Hitler. chinesischer General. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie der hieß. Bin alter Das ist chinesischer nicht so General, wichtig. Hitler. General Guan Yu. Hast du es echt aufgeschrieben? Der sehr Oder ist das viel. dein Nee, Handy? das ist hier in den. Moment, wer hatte das? IGN hatte das in den Nachrichten. Das ist so schwammig. Nachrichten. War das dein Handy oder ist das irgendwie wirklich so ein Notizblock, den du dabei hast? Nein, er hat sein Nee. Smartphone rausgeholt. Hallo, Notizblock. Hey, ich Ey, habe auch noch ein Ansgar, paar. traue ich das echt zu, dass er noch einen Notizblock dabei hat? Siehst du, sie Ja, halten du mich meinst für alt Casual, für mich. Ansgar. Ich habe wirklich einen Notizblock. Ja, ich auch, in der Schule. Nee, ja, auch. Warte, warte. Ja, Wie viel Prozent deines ist Notizblockes sind bestellt. bloß Kritzeleien? Oder nennen wir sie Krakeleien? So, war auf jeden Fall sehr lustig. Die Leute haben geschaut, was macht die da, weil alle haben den als Garen erkannt und sie kannte den als diesen Guan Yu General und hat deshalb angefangen, weil der halt wohl irgendwie hoch angesehen ist für Dinge, die ich noch nicht rausgefunden habe. Aber Ich das ist ja rate, das, das Kriege ist ja eine gewonnen haben. Besonderheit von uns, dass wir über Dinge reden, über die wir nicht viel herausgefunden haben. Das ist okay, doch die alte unser. Dame hat das angebetet. Die Frage ist eher, hat das was gebracht? Was war ihr Ranked-Rating vorher und nachher? Ja, sie ist eigentlich Challenger. Hat sie es dadurch in Silber geschafft oder in Diamant? So, also, das muss man wissen. Oh fuck, ich glaube, meine Aufnahme ist abgebrochen. Ah, nein, doch nicht. Okay, machen wir weiter. Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Audacity hing gerade nur für eine Sekunde, deswegen so, wow. Ja, jetzt wäre noch der Moment, wo wir abbrechen könnten. Jetzt ist der Point of No Return leider überquert. Habt ihr die Brücke gesehen und die Windmühle und so? Ja, Sind tut wir mir schon leid, am dass ich nicht vorbei. die Zeit hatte, das maßstabsgemäß noch anzumalen. Was ist denn noch falsch bei dir? Was? Was denn? Ich wäre erstmal für eine ordentliche Blitzrunde. Und zwar schwarzer Tee oder grüner Tee? Das. Eindeutig grüner Tee. Eindeutig. Ach, ja, schwarzer Tee. Okay, 1-1. Grün. Hey, meine grünen Buddies. Ich nehme ihn auch grün. Grüner Tee Ja, ist hier ist beste. dein grüner Buddy. Der Würfel mochte grünen Was Tee. glaubst du auch, warum ich so viele grüne Elfenwürfel habe? Hier, Weil Mr. man die nicht Schwanz. lesen kann und du cheatest. Oh ja, ich cheate. Das sieht man ja daran, dass ich meinen Charakter das zweite Mal würfeln musste, damit er überleben kann. Nein, er cheatet nicht so hart wie ich in Fallout 4. Ja, casual Ansgar. Ja. Aber ich bleib dabei, ganz ehrlich, so beim vierten Spieldurchgang oder so, da ist mir das auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Dann wie viel war das? Das war jetzt mein fünfter Charakter. Ach, na Ja, gut. siehste. Gut, ich habe aber auch nur vier Spieldurchgänge. Der eine Charakter ist ja mittendrin wegen diesem beschissenen in Power Armor in Wasserbug. Das ist auch Ja, kaputt Ja, gegangen. stimmt. Wo ich dann Ja, stimmt. sekündlich plus 22 Reds hatte, weil ich irgendwie im Wasser war mit der Power Armor und die dann einfach den Effekt so lange blockierte, bis ich die Power Armor verließ. Und danach hat mich Warum das gehst du gekillt. schwimmen? Wieder und wieder. Und ich habe jetzt vorher noch natürlich einen Quicksave gemacht, der den einzigen Spielstand aktuell darstellte. Guter Mensch. Na, noch eine Sache. Ach, ist lecker. Ja. Ach. Nicht verkehrtes Apropos Bier. lecker, gibst du noch Eistee? Ja, so. Gib einfach her. Ja, hier, nimm. Danke. Du bist eine Schande für Glieträger. Was? So. Du bist eine Schande für Gliedträger. Und jetzt nochmal ein Groß. Er macht eine Handbewegung. Ich kann sie nicht sehr erkennen. Es sieht leicht aus. Es könnte sein, dass er versucht, Victory zu zeigen, aber sein Zeigefinger kaputt ist, weil er Karpaltunnelsyndrom hat. Er hat versucht, ein Daumen-Hoch-Zeichen zu machen, aber er hat den falschen Finger dafür benutzt. Ja, das hängt ganz davon ab, was du als Daumen identifizierst. Ja. Aber hey, wir könnten ja über ein Thema sonst so reden, was Ansgar eigentlich nicht anreden wollte. Deshalb werfe ich es rein, weil ich jetzt das doch auf meiner Textdatei sehe. Wer hat denn alles den Rogue One-Trailer gesehen? Den was? Ich noch nicht. Nicht? Nein, weil ich bin leider persönlich ein bisschen enttäuscht davon, dass Rogue One nicht das ist, was ich mir so sehr gewünscht hatte. Den was, Trailer? Also Rogue One, das ist ein Trailer, der für den neuen Star-Wars-Film ist, der nicht in den Star-Wars-Reihe ist. Ich weiß nicht genau. Gelesen, aber nicht geguckt, nein. Ich hatte das ja damals schon verfolgt und hatte die große Hoffnung, dass Rogue One sich eventuell ja um die Rogue-Staffel drehen könnte, was es ja in dem Fall ja nicht tut, jetzt wo der Trailer raus ist. Es geht ja um die Todessternpläne. Und naja... Das fand ich jetzt nicht mehr, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber das ist doch die Rogue One Staffel. Die Leute. Nein. Nein, gar nicht. Ansgar. So, Rogue One Staffel, das waren die, die man am besten natürlich kennt. Rogue One Staffel. Das ist einfach nur die Rogue Squadron. Also die. Das war die Staffel von den Piloten Spezies einfach quasi. Whatever, ist eh nicht Kanon, von daher. Bleibt bei euch auch gerade das Bild steht von Mark. Ja. Ja, unser Bild steht ein bisschen. Sobald er über Star Wars redet, da hört die Technik auf. Weil ich finde das so geil, weil so Marek guckt so, sie so, ey, da vorne ist das. Und Ansgar im Hintergrund einfach nur, ich mag Pferde. Immer noch. Super, wie alles wunderbar funktioniert. Ja, wir haben technische Begrenzungen, aber das stört euch an den Hörgeräten. Das haben wir sofort gefixt. Wir haben 99 Probleme, aber eine konstante Verbindung ist keine davon. Schaltet vielleicht einfach mal auf die andere Droid-Cam-Input. Freestyler. Rock the Microphone. Auf jeden Fall, also schade, dass das dann keiner gesehen hat. Ansgar, hattest du den Trailer gesehen? Kennt hat überhaupt Ansgar noch irgendeiner die Bombfang-MCs? Kennt die noch irgendjemand? So. Technik ist wieder da. Wow, die ist ja viel besser, die Kamera. Die ist echt deutlich besser. Hab ich jetzt einfach einen Quali-Sprung hingelegt, oder was? Ja, wie? Einfach mal um das gefühlte Dreifache. Cool. Was habt ihr geändert? Ich hab Droidcam neu gestartet. Das ist... What? Wow, ich erkenne sogar, dass Ansgar Zähne hat und nicht einfach nur irgendeine so beige-weiße Masse irgendwie um die App Lippen. Oder das Programm. Ja, man guckt sich ja den Videofeed auch nur an, weil man Leuten auf die Zähne starren willst, ne? So macht man das. Guck dir meine an. Also, selbst wenn du Trailer nicht gesehen hast, würdest du dir den ansehen wollen? Hast du das so halbwegs vor? Oder sagst du dir, ich muss nur die Hauptfilme sehen von Star Wars? Nee, ich schaue mir den später wahrscheinlich an. Weil ich so persönlich ein kleines bisschen enttäuscht bin, dass es nicht das ist, was ich mir davon erhofft habe, habe ich den noch nicht geguckt. Aber ich kann sagen, es war ein guter Trailer, auch wenn es, glaube ich, der erste Star Wars Trailer seit überhaupt ist, der keine Lichtschwerter hatte. Ja, ist doch gut, weil das dreht sich ja genau um die Leute, die keine Jedis sind. Die sind ein bisschen Mangelware in der Plotline. Ja, deswegen war ich, es ist ja ein Positives natürlich, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, aber für den plumpen bloß Kinogänger denkst du, was ist das denn für scheiß Star Wars? Warum ist da kein Lichtschwert? Ich will Lichtschwert sehen. Und ich will diesen Kerl mit zwei Lichtschwertern vielleicht haben, weil der war cool. Aber nur vielleicht. Ich will den vielleicht haben, weil der war cool. Ja, auch wenn in den Artworks dauernd die Lichtschwerter falsch rumgezeichnet waren. Ja, wunderbar. Ja, machen wir einen verdammten Podcast mit Insider-Jokes. Wenn ihr es nicht versteht, dann wart ihr nicht da. Das hat so eine Abwesenheit an sich. Wir machen die Insider und im nächsten Podcast erklären wir die Insider aus dem letzten Podcast. Damit kriegen wir letztlich die Leute dazu, sich auf den nächsten noch wieder anzutun. Zweifle ich dran. Ja, zweifle ich auch sehr, sehr stark dran. Ja, vor allen Dingen jetzt, wo ich es erklärt habe. Ich glaube, das schon nicht mehr. Danke, voll ins Mikro gerotzt. Aber. Hey, hast du nicht das Video gesehen? Ich hatte ein Tempo. Und das war alles Nein. steril, sauber. Nein, ich sehe gerade jetzt noch die Flecken auf der Kamera. Da, ja, ja, da, ja. Da. Alter. Die Schmiere. Ihr möchtet den Rotz sehen. Dafür ist zum Glück noch die Aufnahmequalität ein bisschen schlecht. Behalt das für morgen. Oder bewahr es für morgen auf. Ich guck's mir dann an. Ja, da, du denkst, du witzelst. Nein. Ich denke, das wird der Fall sein. Hat denn einer von euch ein Thema oder muss ich wirklich heute den kompletten Content ich hab da ein paar heißen? Kleinigkeiten gefunden, richtig. Die ich interessant zum Anquatschen finde. Nichts Großes. Aber, um mal zu einem aktuellen politischen Thema zu kommen. Oh! Raus! No, nein, nein, doch. Nein, komm aber nur, aber also gut, es geht um Flüchtlinge, aber eigentlich nicht um Flüchtlinge, sondern die Tatsache, wie darüber Bericht erstattet wird. Und zwar, man soll ja eigentlich immer gerne Nachrichten verfolgen, um am Ball zu bleiben. Das Problem ist nur, was machst du, wenn drei verschiedene Nachrichten, also vor allem irgendwie renommierte Nachrichtensender oder halt Berichterstatter halt drei verschiedene Sachen sagen zum selben Thema. Es gab ja jetzt letztens die Meldung von wegen Asylsuchende, die Anzahl sinkt ja jetzt drastisch, seit wir da die neuen Regelungen haben. Und dann gab's einen Tweet, der gezeigt hatte von den Weltnews, der Spiegel Online und Focus Online die Meldung zu dem Thema, wovon alle drei von verschiedenen Sachen gesprochen haben. Der eine sagt, wir haben 180.000 Asylanträge seit Jahresanfang in Deutschland. Der nächste sagt, die Zahl sinkt drastisch. Der dritte sagt, die Zahl hat sich verdoppelt. Man muss noch dazu sagen, dass diese drei Aussagen alle von dem ich sehr gemacht wurden. Sie beziehen sich ja auf den Demasier, aber alle drei Nachrichten sagen was anderes. Da fragt man sich ja, welchen Nachrichtenberichterstatter will man jetzt noch verfolgen oder welchen will man jetzt noch trauen? Bild. Ja. Oh, also ja, ich sitze ja direkt neben dir und ich sehe dieses Tweetbild da von dem Martin Hoffmann. Checkt ihn aus. Hier, Fair Use und den ganzen Scheiß. Das ist amerikanisches Recht, nicht deutsches. Ich durchweg glauben. Ich glaube nur diesem Demissier nicht, weil der wird ja, der sagt ja was anderes jedes Mal. Naja, da haben mehrere Nachrichtenberichterstatter von einem Typen die Sachen aufgenommen und sagen dann aber in ihrer Nachrichtenmeldung alle drei was Verschiedenes aus. Ich glaube, also da fehle ich als dann Nachrichten. Also als Nachrichtenagentur hast du ja eigentlich eine Verpflichtung, bevor du was druckst oder verbreitest, das nachzuforschen, ob das richtig ist und so. Ich meine, die haben doch extra verdammte Praktikanten, die bloß dafür da sind, um Fakten zu checken. Ich hoffe, dass sie das Warum haben. Checkt das keiner? Guckt auf Google. Guckt auf Wikipedia. Wikipedia, ich bin da. Ich finde nur, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man einfach nicht auch von den ganz so bekannten Nachrichtenberichterstattern, also den Berichterstattern, nicht einfach alles blindlings glauben darf. Finde ich gut. Ich finde aber auch, dass es linke Hetze. Was sind das? Das ist linke, nein. Linke Hetze, das ist die neue Coverband von Linkin Park. Richtig, linke Hetze. Linke Hecke? Flüchtling in my skin. Nee, ich find das in letzter Zeit aber sowieso ein bisschen seltsam, was sowieso durch die Nachrichten geht. Oh Gott, der Pegel, ne? Der regt mich heute so richtig auf, ey. Sprich gleichmäßig. Heute erst? Ja, der Pegel, der hängt zwischen deinen Beinen. Ja, oh ja. Richtig hoch. Wenn du und den so. Pegel erhöhen willst, dann musst du schnell was trinken. Nee, aber ich glaube, heute erst irgendwie, ich meine, wir haben das ja alle mitbekommen, irgendwie von wegen so, ja, top Route und allem drum und dran, irgendwie dicht und allem und irgendwie Türkei-Abkommen und alles. Und einfach mal, wie heute mehrfach gesagt wurde, so, ich weiß nicht, ich meine, man kann sich ja denken, wenn ein Weg verschlossen ist, also in dem Fall der Landweg über die Türkei, über Griechenland und so weiter, dass dann einfach mal weniger Personen kommen. Oder dass weniger Personen von A nach B kommen können. Das klingt logisch. Das ja. klingt. Wow. Ist wahrscheinlich da ist der Pegel mal eben auf 100 abgesprungen, Entschuldigung. Aber das hört sich ja logisch an. Und ich finde dann einfach mal die Berichterstattung so seltsam, so dieses, dass jetzt alle auf einmal so voll überrascht sind, nachdem das jetzt irgendwie geschlossen ist. So, es kommen weniger Leute. Es kommen weniger Leute. Menschen. Menschen. Ja. Oh mein Gott, nachdem Leute keine Waffen mehr haben, sind weniger Leute gestorben. Ja, es ist. Wer hätte das erwartet? Es wird gerade wirklich so getan, als ob das irgendwie so eine völlig unvorhersehbare Tatsache ist. Dass wenn der Weg von A nach B geschlossen ist, dass halt weniger bis gar keine Menschen mehr ankommen. No shit, Sherlock. Ja, das ist das Gang- und Gäbe-Protokoll. Das funktioniert halt einfach so. Das Schlimme ist, wie die komplette Flüchtlingskrise. Die komplette Krise ist ja irgendwie sehr, sehr unlogisch angegangen worden, wenn man sich so kommt. Halt, weil sobald irgendwas kam, hat es angefangen mit Ängsten oder so zu schüren und Leute sind dann halt natürlich haben reagiert, weil sie Ängste haben. Also, Standard. Ich denke, das wäre ein Thema, worüber wir nicht reinkommen sollen, aber ein Großteil davon, woran das liegt, ist einfach bloß, dass Menschen sind scheiße. Ja. Hi. Das unterstreicht für mich sofort dabei. Also, wenn wir Menschen also so scheiße, toll wären, wie wir denken, dass wir wären, hätte scheiße. Kommunismus funktioniert. Ich finde auch unsere Kameraübertragung scheiße. Ich weiß nicht, warum wir das machen. Ich zum Beispiel, weil ich das Hightech ist. Sitzen, weil ich keine scheiß Kamera habe. Du bist wir voll im Bild. Du hast ein scheiß Android-Handy. So. Du hättest dir ein verdammtes Kamera damit haben können. Dann, wir haben 2016, wir haben keine verdammten fliegenden Autos, wir haben keine verdammten Hoverboards, außer diese scheiß Dinger, die sich selber anzünden. Und das wasserabweisende Papier. Das haben wir auch nicht. Ja, das heißt, du müsst staubabweisende Papier. Nee, ist wasserabweisend. Darum haben wir ja die Umschläge von den Büchern weggelassen, weil sie ja jetzt wasserabweisendes Papier hatten. Nein, es war staubabweisend, weil es Staub weggehalten hat. Nein, so egal. Es war Wasser. McFly, you're fired! wo wir gerade bei Feuern und Kugeln abfeuern waren. Oh! Das ist abstrakt. Ich klopfe mal selber auf die Schulter für die Überleitung. Ja, das ist echt ein Ja, ohne Scheiß, es ist echt eine Woche zu spät, aber das ist mir jetzt ziemlich egal, denn heute vor einer Woche hatten wir was für einen Tag? Nur so ein Tipp, Freitag? Wir haben heute den 8. Ja, Freitag? Wir wissen, dass du vom 1. April redest, was denn? Ja, okay, gut. Jemand den April-Scherz bei Counter-Strike mitgekriegt? Oh, ja. Gott, fucking Idioten. Nee. Was war's denn? Okay, gut, ich gebe mal die Headerline. Counter-Strike Go. Spieler zahlen $53.000 für April-Scherz. Was ist da passiert? Na, jetzt was ist passiert? Wer kann es schneller rauskriegen? Nee, ich habe die Seite schon offen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Sonderwaffe gab, die du wie in-game irgendwie für echtes Geld per Microtransaction hättest kaufen können. Nein, es ging um ein YouTube-Video vom Nutzer, wie hieß er? Warte, Max Skillet, bei dem er einfach mal behauptet hat, dass zum 1. April 10 Tarnskins gekauft werden können und es gibt da ja die Möglichkeit mit solchen Freibriefen irgendwie seine Waffenskins, also wenn du 10 Stück einer Raritätenstufe irgendwie zusammenschmeißt, kriegst du eine von der nächsthöheren. Ja. Mhm. Und er meinte halt von wegen, ja, man könnte dann irgendwie, wenn man 10 zusammenschmeißt oder so, könnte man ein random Messer daraus kriegen. Und Messer kosten irgendwie $100 plus oder so. Ja. Wow, verstehe ich das nicht. Also hier wird jetzt sehr, sehr teuer und sehr, sehr billig gerechnet. Also sehr teuer und billig gegengerechnet, wenn ich das so in dem Artikel gerade mal lese, weil die meinen so, ja, normale Tarnskins kosten so um die etwa 2,60 € ein Messer, hingegen $40. Und so weiter und so weiter. Also die haben da extrem dumm gegengerechnet. Jedenfalls sind da nicht gerade wenig Leute drauf reingefallen und die Preise sind einfach mal innerhalb von Stunden explodiert. Wodurch für die viel zu viel gezahlt wurde. Aber es ist voll Idioten. Es ist der 1. April. Ihr guckt da nicht zweimal auf die Scheiße. Selbstschuld. Ja. Nee, dabei ist doch der 1. April der einzige Tag, an dem du jede Nachricht im Internet erstmal zweimal überdenkst, bevor du sie als echt anerkennst. Der 1. April ist der Tag, an dem Postillon ernsthafte Nachrichten macht. Ja. Das ist richtig. Wenn halt nur einmal im Jahr. Vor allem, da hat sich ja jemand bei Reddit oder so, hat sich ja wirklich die Mühe gemacht, das Ganze in eine Tabelle zu fassen und mal wirklich so gegenzurechnen und so mal Hochrechnungen zu machen. Dass halt wirklich dann jetzt umgerechnet 46.500 € irgendwie dann umgesetzt wurden an dem Tag. Und ich glaube, was war das bei der Vertriebsplattform-Erlös von 15% für Valve, könnt ihr euch ja mal gegenrechnen, was die alleine an dem einen Tag nochmal an Plus gemacht haben. Ja, gut für die, und die sind nicht schuld daran. Ja, richtig. Weil das wäre das einzig Scheiße, wenn Valve das produziert hätte. Einfach mal den kompletten Community-Market destabilisieren, alles, was dort hinter steckt, weil es ist eh wahnsinnig, dieses komplette System, wo Leute irgendwie 30 Euro für eine verdammte Waffenskin zahlen oder hunderte von Euros für verdammte Hüte oder wie viel war beim letzten Stand nochmal die scheiß Ohrstöpsel wert? Es ist wenigstens nur Designkram und ich finde, dafür sollten Leute ja ruhig Kohle ausgeben können, wie sie wollen. Cool. Ich suche gerade nach TF2 Earbuddas. Earbuds. Earbuddas. Earbuds. Ja, die Earbuds sind ja sowieso. Quasi das. Ich muss ja auch gestehen, in den 1300 Stunden TF2 habe ich tatsächlich doch auch so um die 40 Euro in Hüte und so investiert. Hast du die echt ausgegeben oder? Nee, Hüte und Schlüssel. Ja, also ja, ich meine, ich finde es ja jetzt nicht unbedingt so verkehrt. Hatten Earbuds eine extra Rarity oder war das gelb? Also war das dieses lila Pink für extra selten oder war das gelb? Das war einfach nur gelb, weil das waren die Dinger, die hast du nur gekriegt, wenn du über Mac das gespielt hast. Ja. Und dann auch in der ersten Woche oder so, wo es auf Mac ging. Zeitraum. Danach war die Aktion ja wieder irgendwann beendet worden. Also die kannst du sonst nicht kriegen. Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt, weil ich habe hier gerade eine Seite von wegen, dann kosten die 6,40 Euro nur. Das kann nicht sein. Das müssen unsauber sein oder so. Naja, oder vielleicht kann man die ja mittlerweile nachkaufen, keine Ahnung. Ich habe im TF2 ja schon so ewig nicht reingeguckt. Oh, das wäre so fies. Ja, ihr könnt die jetzt plötzlich nachkaufen und der ganze Preis crasht und alles geht down. Ich habe da länger nicht Leute für ihren Jobs. Aber hier mit sind den, mega viele Leute, Genuine das... Sachen. Wenn du Spiele vorbestellt hast und sowas, dann hast du ja teilweise auch Genuine Items für TF2 gekriegt als Dankeschön. Und die haben dann ja auch irgendwann später als offen kaufbar mit eingestellt. Aber der Median der Verkaufspreise, der hält sich halt zwischen 6,50 und 8,50 innerhalb der letzten 30 Tage. Beim Community Market? Ja. Deswegen, da bin ich echt gerade, das ist offizielle Steam-Seite, deswegen, das ist nicht irgendwo. Wir müssen gleich mal wieder in den Handel zurück. Wir sind ja alle von TF2 ein kleines bisschen ausgebrannt gewesen. Nee, mittlerweile haben sie ja den Community-Market das so eingestellt, dass deine Artikel, die du einstellst, sind erstmal 15 Tage gesperrt oder irgendwie Quatsch. Um sicherzustellen, dass wenn jemand... Oder du nutzt das Online-Ding. Das ist nicht der Fall, wenn du deine SteamGuard-App auf dem Handy verwendest. Wobei du musst da bei jedem Trade extra einen Code bestätigen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist dann so ein semi-professioneller Team Fortress Item-Händler und musst dann für, keine Ahnung, gefühlte 300 Trades am Tag 300 Mal die App benutzen. Wow, ich mach mal Lebensunterhalt und muss dafür 10 Minuten am Tag was tun. Sicherheit ist nicht immer bequem, aber nötig. Nein, es ist echt einfach nur unnötig. Weil ich meine, was bringt denn das jetzt mal wirklich? Kann man das mal einer erklären, was denen das jetzt wirklich im Verhältnis jemand zu vorher mehr Jemand hackt deinen bringt? Account und verkauft den Scheiß an Leute, die Geld gezahlt haben. Ja. Das rückgängig zu machen geht schlecht. Wow. Ja, die Tatsache, dass sie das verzögern, gibt dir eine Chance, deinen Account wieder zurückzukriegen oder sperren zu lassen oder halt andere Sachen in die Wege zu leiten, damit das nicht missbraucht werden kann. Und der Authentificator umgeht das, weil du ja dann bist du ja gezwungen, diesen Code einzugeben. Und du gibst dem Handy die Priorität. Ja, und die Tatsache ist ja, dass du das dann, also es ist ja, es kann passieren, aber es ist ja seltener, dass dein Handy dir geklaut wird und dann darüber jemand auch die Codes ausliest. Aber es ist halt deutlich sicherer, als halt ohne einen Authentifikator zu arbeiten. Deswegen haben die ja das denen erlaubt, quasi. Hey, du nutzt einen Authentifikator, dann könnt ihr sofort handeln. Man kann auch die Wartezeit abschalten bei seinem Account. Aber dann bist du ohne Verteidigung, wenn du gehackt wurdest und dein Scheiß weg ist. Das hat Valve laut gesagt, dass dann kannst du vergessen zu sagen, ich wurde gehackt und ich will meinen Scheiß zurückhaben. Ich will meinen Scheiß zurückhaben. Dreckige Hacker, gib mir meinen Scheiß zurück. Steck die Mistgabel weg. Wir hatten uns ja vor einiger Zeit offline einfach halt nicht im Knackpunkt unterhalten darüber, wie Passwörter und so und nervig und wie man so Prozesse so geht. Und Die beste Sicherheit ist halt die, die man verwendet. Und das ist noch so gerade, das kann man sich noch antun, halt bloß, dass du über die App oder sowas gehst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der dein Handy geklaut hat, dann dein Valve-Account auch noch gehackt hat oder nutzen möchte oder so, ist echt gering. Gut, ich gehe ab sofort dann nur noch rumklau andere Leute Handys, weil ich hoffe, dass sie Steam benutzen. Allein schon bei uns an Gut, der dass du das Berufsschule, vorangekündigt hast. allein schon bei uns an der Berufsschule laufen irgendwie 5, 6 Leute mit irgendwelchem Razer-Scheiß rum, wo ich mir so denke, so, oder ganz einem Monster-Fan-Shit-Merchandise-Kleidung oder so, wo ich mir ganz halt denke, okay, du hast 100 pro einen Steam-Account. Oder zumindest einen LOL-Account. Ja, aber den LOL-Account hast du nicht auf dem Handy. Ja, aber. Apropos teure Sachen, die viel Geld kosten und so. Ich habe da noch mal eine Kleinigkeit gefunden, die ich sehr witzig fand. Ist für euch Stuttgart 21 ein Begriff? Ja, Nö. Bahnhof. Genau, Bahnhof. Das ist ja eine riesige so ein riesiges Infrastrukturprojekt, wo die ja neue ICE, neue, also eine ICE-Neubaustrecke mit Tunneln und jede Menge Gleisen und etc. bauen. Und da ist letztens ein ziemlich großer, sag ich mal, also Unkosten entstanden bei dem Bauprojekt, denn sie mussten Eidechsen umsiedeln. So banal es auch Wirklich? klingt. In der Gegend lebt eine geschützte Eidechsenpopulation und die müssen die jetzt halt wegräumen. War nicht im Ernst, oder? Ja. Und das Möchte kostet hiermit die ordentlich offiziell. Asche, weil die müssen da jetzt hin und diese Viecher zusammensuchen und halt wegbringen. Und naja, Ich das möchte kostet hiermit Zeit. offiziell meine, ich möchte offiziell meine Bekannten, ich möchte mich offiziell zum Bürgermeister von Stuttgart wählen lassen. Weil du Echsen töten willst. Weil ich Echsen töten möchte, ja. Das ist auch der Grund, warum sie Stuttgart 21 genannt haben. 21 Jahre dauert das, bis das Ding Scheißding fertig ist. Oh, das wäre so geil. Das wäre so toll. Echt mit einer Echsenmaske oder so dort als Politiker auftauchen und appellieren, das ist das letzte Mal, dass wir umgezäunt werden. Wir werden umgesiedelt, bloß damit wir nicht in Hör Stuttgart auf, sind. ey, Das du kann doch fütterst nicht nur sein. Ja, du brauchst dann diese so ein Spinner mit der Kostüm. Eidechsen-Theorie. Die Echsen wurden schon zu lange unterdrückt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Du brauchst da so ein Kostüm wie Homer Simpson hier in der Simpson-Folge wie hat er sich genannt? Ich glaube, der Sicherheitssalamander oder so. Wo er an der Schule von Lisa und Bart war. Scheiße. Ich glaube, so ein Kostüm ich muss das mal eben suchen, warte mal. Ja, kurz seine Heugabel weglegen. Ja, richtig. Das ist lustig, dass Sicherheitssalamander. jedes Mal, wenn Sven im Bild ist, hat er irgendwelche anderen Maßinstrumente in der Hand. Das ist ein Oh. Soundrekord, was ein Maßband. Hey, er nimmt einen Schwanzvergleichstest ernst, ja? Er nimmt einen ernst. 40 reicht nicht. Eins weiter. Warte, wir ziehen! Der Delfin ist heute auch schön aktiv. Aber Ist wo wir auch aber. bei. Wir waren ja noch weiter bei Sicherheit. Ich hatte nämlich noch ein anderes, was auch ein bisschen tangentiell davon führen würde. Habt ihr was mitbekommen von einer Studie, die auf einer Universität in Illinois gemacht wurde? Nein. Ne? Ich sag nichts. Denn, sagen wir einfach, ihr geht über den Campus und plötzlich seht ihr auf dem Boden einen USB-Stick, wo drauf steht Final Exam Solutions Wow. oder Confidential. Packt ihr den in euren PC rein und guckt, was da drauf ist? Nein, ich schmeiß ihn, ich zertrete Oh, ihn, doch, zünd ihn ich an und weiß jetzt, schmeiß ihn worauf du weg. hinaus willst. Ich kenne die Studie. Ja, ist ehrlich, Kennen die. die haben ausgelegt 297 USB-Sticks als Köder Ja. und wollten halt gucken, wie viele Leute heben die auf, nehmen die mit nach Hause und öffnen die verdammte Datei, die da drauf ist, ohne Ja. dass da sonst was wäre. Und verdammt viele haben das gemacht. 98% von den USB-Sticks wurden eingesammelt. Wow. Und die Hälfte von denen haben den auch auf jeden Fall reingesteckt. Also, Wow. Leute, ihr habt gehört von Sachen gehackt. Wir sind bei fucking Locky und sonst einen anderen Scheiß. Millionen, Milliarden von Euro pro Jahr werden einfach bloß vernichtet oder geklaut, weil Leute dumme Fehler machen. Oh ja, ich stecke diesen scheiß Stick in mein PC rein. Muss das? Ein wildfremder Stick, auf dem alles Mögliche drauf sein kann. Oh, kein Problem. Apropos dumme Fehler. Und glaubt ihr, euer Professor ist so scheiße doof, dass er dort Lösungen für die finale Fragen auf seinen USB-Stick schreibt? Wirklich? Ja. Ich glaube wirklich persönlich, es gibt solche, aber ich glaube nicht, dass sie. Nein. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in dieser Zeitperiode existieren. Aber ja, es wird oder es gab sie geben. Nein, das hat keinen Sinn ergeben. Ansgar guckt einfach nur wie ein Auto gerade. Nee, ich lese die Nachrichten, die mein Nachbar. Ja, mein drittes Thema, was ich noch hatte. Nee, aber ich hab echt eine top heiße Story. Ich habe es nämlich geschafft, einfach mal bei uns auf der Arbeit diese Woche einen Ordner eines Arbeitskollegen nämlich komplett für die gesamte Domäne zu sperren. So dass fast der Server-Admin irgendwie ein Reset vom Server hätte machen müssen, hätte der Spezialist das heute nicht hingekriegt. Wirklich, Mann. Ja. Wirklich. Ah, das war super. Warum bist du so ein Arsch zu deinen Mitarbeitern? Weil der ein Flachwichser ist. Weil er wirklich, ey, der hört den Podcast eh nicht. Ohne Scheiß, das ist so ein Flachwichser. Er schiebt einfach, ey, ohne Witz. Das jubeln wir dem direkt runter. Ja, das wirst du so bereuen, das jetzt gesagt zu haben. Alter. Ja. Oh. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Das ist wirklich so, Alter, es ist so. Ich meine, ihr kennt doch alle diese Mitarbeiter. Er denkt, er sei unersetzlich, holt dann alle mit ins Boot, teilt mit ihnen dann die Arbeit, beziehungsweise zeigt ihnen, wie er arbeitet und macht sich dadurch doch erst recht ersetzbar, aber denkt dann noch weiterhin, er ist der King im Ring. Tja. Also ist es der Anti-Stromberg. Ja. Mhm. Nein, eigentlich ist er. Hat einer von euch den Stromberg-Film gesehen? Eigentlich ist er genau das. Er schiebt die Arbeit überall hin, möchte aber immer die Lorbeeren ernten und hält sich für unersetzlich. Aber ja. Es ist ein bisschen unangenehm, mit ihm zu arbeiten, weil es ist so echt auch alles Mögliche, was er an Komplimenten irgendwie bekommt oder so, sagt immer, das haben sie gut gemacht oder so, da hängt er sich so gefühlte 2 Tage dran auf. Ist doch gut, da braucht er keine Gehaltserhöhung. Ja, das ist immer sein Argument. Ich würde sagen, dass es doch zu sehr in den persönlichen Bereich geht, dass das nicht weiter besprochen werden sollte. Ja, ist egal. Weil es ist im Internet. Es regt mich auf. Ja, das kannst du vielleicht auch gerne privat sagen, aber doch nicht, wenn wir hier so eine Aufnahme machen, gerade die im Internet ist. 24 Stunden. Also, die Sache ist ja, unsere Bildaufnahmen sind ja nicht da drin, aber andere hat er schon gemacht. Also, er ist, glaube ich, von uns allen der Einzige, der akkurat gefunden werden kann, wenn einer sich die Mühe machen würde. Das ist richtig. Das ist mir persönlich aber auch ziemlich egal, weil ich habe da im Moment noch kein Problem mit. Und falls ihr bei mir vor der Haustür... Dann tut mir einen Gefallen, wenn du ihn auf der Arbeit siehst, dann geh direkt zu dieser Person, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, geh einfach zu der Person und sag ihr genau das, was du uns jetzt hier gerade im Podcast gesagt hast. Mach ich auch, du sofort Montagmorgen. Ja, lass sie genau wissen, dass sie sich mit dem, was sie gemacht hat, dass die Person damit jetzt ersetzbar geworden ist und das eigentlich ein Riesenfehler war und das eigentlich ein Haufen Scheiße ist und dann mit ihr zusammenarbeiten will. Weil, um das Ganze mal zusammenzufassen, vorher konnte er das nur alleine machen, mittlerweile können theoretisch 4 Leute seinen Job machen. Ja. Warte mal, vielleicht geht ihm ja irgendwann mal noch das Lichtlein auf. Hey, stell dir vor, der ist jetzt einfach bloß krebskrank und hat versucht, noch irgendwie im Abschied oder so eine Nettigkeit für die anderen Leute zu machen. Wie scheiße du dich fühlen wirst, wenn das dann da ist, ja? Nein. Oh, nee, okay. Aha, wir haben hier eine Aufzeichnung für den Standpunkt. Ja. Das hat nichts mit harter Kerl zu tun. Das ist halt so ein Arbeitsverhältnis. Oh, da bist du genau wie dieser YouTuber Leafy, den alle hassen plötzlich, weil er sich über diesen einen YouTuber lustig gemacht hat, von dem er nicht wusste, dass der Autismus hatte. Ach so. Wo er sagt, boah, voll scheiße, der Typ soll nicht auf YouTube sein. Und alle kommen dann so, ey, Alter, der hat Autismus. Steck mal, pass mal auf eben. Und ja, und der ist auch ein Arschloch und so. Ja, Moment. Das sind zum Beispiel schon mal 2 Unterschiede. Zunächst einmal habe ich mich nicht über ihn als Person lustig gemacht, sondern eher über seine Einstellung zu seiner Arbeit. Und zum anderen hat er meines Wissens zumindest keine Krankheit, durch die er sich in irgendeiner Form seltsamer benimmt als nötig. Gleich fällt die Kette. Ich merke das. Naja. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Fragwürdige Arbeitskollegen gibt es ja überall. Darkwing Duck. Vielleicht sollten wir mal zu einem witzigen Thema oder einem fröhlichen stammeln. Ich könnte zu einem unrealistischen Thema. Letztes Zeit was von Neandertalern wieder mitbekommen. Ja, was? Neandertaler? Sie sind wieder unter uns. Nee, der letzte Stand, den ich vor dem, was ich jetzt gelesen hatte, mitbekommen hatte, war ja dieses, dass überraschend viel von unserem Genom oder so ja drin ist vom Ja, Neandertaler. weil wir wohl doch uns mehr mit denen vermischt haben, als man meinen möchte. Ja, aber jetzt ist was Neues aufgetaucht, was das Ganze noch um einiges schlimmer macht. Viel, viel schlimmer. Nämlich der Teil, den wir in unseren Genen haben, ist nur von weiblichen Neandertalern. Das heißt, unsere Vorfahren haben einfach bloß die Neandertalerinnen gepoppt und damit den Rassenkampf gewonnen. Das klingt wie ein. Also wow, sie haben die Genghis Khan-Methode erfunden. Ja. Ja, Genghis Khan ist nichts. Da haben früher schon andere abgezogen. Ja. Ich Du ist mag ja Genghis Khan. wie jeder historische Krieg, so in einer Form hat es das immer gegeben. Wie ist das eigentlich? Kann man irgendwo dann auch zum Labor gehen und sagen, hey, ich würde gern wissen, ob ich von Genghis Khan komme? Kann das auch einer so mitmachen? Weil, Anforschung hey, kann das ja. sicher rausfinden. Ohne Scheiß, ob meine Liebe für Pferde davon stammt? Ohne Scheiß, wenn du mindestens 1% Mongole bist, dann stammst du von Genghis Khan ab. Oh ja, ich mag auch das mongolische Buffet, also muss ich von Genghis Khan kommen. Oh Ja. ja. Wenn das bei dir genetisch verankert ist, dann ja. Dann seist du von Genghis Khan. Ey, cool an dich ja auch. Ja, wir sind alle verwandt. Nicht unbedingt, aber heißt das, dass die verdammten. Das ist der Grund, warum diese China-Restaurants, die irgendwie immer japanisches und mongolisches Buffet noch dazu machen. Das ist der Grund, warum die so groß werden und beliebt. Ja, genau das. Das ist. Der Wow. Genghis Khan wollte ganz China eigentlich auch nur erobern, damit er das Essen essen kann. Es ging Was ihm gar könnte. nicht um territoriale Dinge, es ging ihm nur ums Essen. Ja, er will Shitty schicken. Ja. Aber was können wir denn sonst versuchen, den Mongolen zu verkaufen? Also den Mongolen in uns allen. Oder in 25% von uns allen. Fellmützen? Oh Mann, das wollte ich auch gerade sagen. Oh. Klamotten mit Fell dran. Ja. Pferde, Reiterbögen. Bögen, richtig. Ja. Oh ja, Und Reiterbögen, Schwert, das das. mögen wir auch alle. Ich mag Sachen, die Mauern Bogenschießen. abreißen. Ich mag Sex, ich mag Bogen, ich mag Bögen, ich mag chinesisches Essen. Verdammt! Du bist 100% Genghis Khan. 5 Monate später, Sven hat die chinesische Mauer weiter kaputt gemacht an einem Stück. Hat nur einen Stein entfernt, er hat die chinesische Mauer zerstört. Fuck you, China! Und geht einfach wieder. Ey, ich frage mich echt, ob das in China unter Todesstrafe stehen würde, wenn du einen Stein aus der Mauer nimmst. Ja. Ich würde nicht Todesraten, du musst einfach wahrscheinlich bloß ein paar hundert Dollar oder so zahlen. Du musst wahrscheinlich ein paar hundert Stunden an der Mauer arbeiten. Oder gesteinigt werden, wer weiß. Alter. Hat einer eine Adresse in China? Ich möchte mal bei Google wissen, wie lange ich zu Fuß dorthin brauche. Ich würde sagen, Ah, wo ich shit, unsere Lieferanten bis nach haben was. China von hier. Wann gehst Aber du los? Im Sommer oder im Winter? Winter, mit einem Sommer, Ich Tag. glaube, das kann ich nicht einstellen bei Google Maps. Aber wann würdest du losgehen? Ja, um mal eine Schätzung zu machen. Ich würde mal raten, jetzt. Okay, also du würdest Frühling, Sommer losgehen. Ich sag mal, du bist. Ja, Ende des Jahres finde ich ist so weit weg, aber so auf jeden Fall im letzten Quartal würdest du ankommen. Wenn du zu Fuß Gehst du los denn warst. wirklich die ganze Strecke zu Fuß oder lässt du dich auch mit per Anhalter mitnehmen, falls irgendwer anhält überhaupt? Also ich rechne das bloß mit zu Fuß durch. Ach so, oh Gott. Was ist denn. Kann ich einfach wirklich Adresse China sagen? China, Such doch ja. einfach Ja, Hongkong. Das ist Adresse so. China. Ist Hongkong nicht relativ mittig? Ah nee, da sollen wir ja im Osten auch wie Route Berlin, von ne? Neo Gladbach nach China konnte nicht berechnet werden. Ja, vom Mond bis nach China ist halt ein bisschen weit. Naja, wenn du So. das nötige Geld hast, dann könntest du dir auch die Reise nach China einfach leisten. Wie wär's mit 1300 Euro? Einfach so? Geschenkt. Ja. Weil das wäre nämlich mein Thema, was ich noch sehr interessant fand. Kennt ihr denn den Begriff Helikoptergeld? Ich kenne Nein. Helikoptereltern, aber Helikoptergeld. Ja. Geschenkte Eltern. Das ist das Konzept, dass du Inflation und halt Konsum etc. antreibst, indem die Zentralbanken direkt Geld an Bürger ausgeben, damit die halt so, oh, hier hast du mal was, gönn dir was, quasi Prinzip. Einfach nur damit Produktion und Verkauf und etc. angekurbelt werden, dass Leute was zum Ausgeben haben. Das klingt jetzt erstmal ziemlich utopisch, ne? It's been gained, glaube ich. Wo ist das passiert? Das ist nicht passiert. Das ist noch nie passiert. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Oh. Ein fiktives Modell. Naja, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, würde ich sagen, aber nicht unmöglich. Letztens hatte die schwedische Bank Nordea diese 1300 Euro als Summe so quasi ins Spiel gebracht. Und der Chef der Europäischen Zentralbank fand die Idee des Helikoptergelds sehr interessant. Anstelle den Typen auszulachen. Ich würde aber nicht so viel drauf geben, was Draghi innerhalb der letzten Monate von sich gegeben hat. Ich hasse das moderne Bankwesen. Dieses Ganze dahinter und wie das mit den Banken und alles und mit hin und her handeln und wie jedes Land Schulden hat und sonst was. Ja, aber so funktioniert halt das Geldsystem. No. Richtig. Ganz ehrlich, für mich hat es einfach schon damals keinen Sinn ergeben. Also natürlich, ja, klar, wenn du dir jetzt alles Mögliche anguckst, ein Banker könnte dir das natürlich anders erzählen, aber für mich ergibt es grundsätzlich schon mal keinen Sinn, als Lehrling eines kaufmännischen Berufes, der auch einen leichten Einblick ins Bankenwesen nehmen durfte, dass die Banken theoretisch wirklich Geld einfach verdoppeln können. Also ja, das Verhältnis zwischen Buchgeld und Realwert. Halt gesteuert. Ja, aber es existiert halt einfach wirklich so, weil alles sich nur noch auf die Bücher dann konzentriert. So alles, was in den Büchern steht, stimmt. Die gucken gar nicht mehr richtig auf ihre Konten, sondern hey, in unseren Büchern steht, wir haben 2 Millionen theoretisch hier. Aber das sind nur 250.000 im Tresor. Nein, wir haben 2 Millionen. Die haben wir zwar reell nicht hier, aber uns gehören 2 Millionen. So. Blitzrunde, was ist dümmer? Das moderne Bankwesen oder 50 Euro für ein paar virtuelle Ohrstöpsel zahlen? Was dümmer ist? Ja. Ey, ganz ehrlich, ich bleib immer noch beim Bankwesen. Die Ohrstöpsel sind dümmer. Bankwesen. Die Ohrstöpsel. Get famous! Weil die Ohrstöpsel sind wenigstens eine. Egal, wir dürfen ja nicht rumreden, aber. Er ist an die finale Ressource. Blitzrunde, drüber diskutieren oder nicht? Nein. Nein. Nein. Aber. Blitzrunde, A oder B? B. Eindeutig A. Wer hat B gesagt? Wir beide. Haha, wieder wow. B. Ihr B-Faschisten. Ich sage A. Aria. Wir singen du weißt schon, du hast dich gerade für Arsch oder Brüste entschieden. Eindeutig Brüste. Eindeutig. Ja, B! Ich finde das immer noch so geil, wie das Bild einfach so zeitverzögert hier ankommt und Christian so schon den Satz bei mir beendet hat und dann kommt er das Bild so. Kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Teil, wo der EZB-Chef sagt, yo, wir können. Komm zurück zum Teil, wo wir über Brüste geredet haben. Komm nochmal. Worüber haben wir geredet? EZB, ach ja. Europäische Zentralbrüste. Ach ja, Brüste. Das Witzige an der News ist ja, das ist nicht das erste Mal, dass halt Leute gesagt zur EZB gesagt haben, hey, schenk uns doch mal Geld. Und die haben halt immer nur gelacht und sagt, ach, ist nur ein Joke und alles. Und jetzt hat der EZB-Chef ausgerechnet gesagt, dass er das ein sehr interessantes Konzept findet. Aus welchem und Land stammt der nochmal? Wie bitte? Aus welchem Land stammt der nochmal? Direkt mal die Rassismus- und Ausländerfeindlichkeitskeule schwingen. Ich habe keine Ahnung. Du hast das am Anfang gesagt. Schweden, Finnland? Also nee, die schwedische Bank hat die Summe vorgeschlagen. EZB-Chef ist doch, ich weiß nicht, wie der Vorname ist. Der heißt doch Draghi, oder nicht? Mario Draghi. Ja, richtig. Ja, stimmt. Ja, stimmt, dieser stereotypische Vorname auch noch. Nee, aber gratis Geld, ja, yeah, cool, dass es ankurbelt. Könnte natürlich sein. Ja, das natürlich. Ist auch der ganze Grund. Das ist immer noch nur ein theoretisches Konzept. Was Leute tatsächlich mit dem Geld dann machen, ist ja was anderes, weil du kriegst 1300 Euro eben auf einfach mal eben auf die Kralle. Erstens, du könntest skeptisch werden, weil Geld geschenkt, da ist garantiert was faul. Andererseits, wenn du einen Haufen Geld kriegst, dann denken nicht alle Leute sofort darüber nach, das auszugeben, sondern wahrscheinlich zu horten. Und das macht das Richtig. Konzept von Ankurbeln von dem ganzen Fluss ja wieder zunichte. Ich fände jetzt spannend daran, jetzt ehrlich, eure ehrliche Meinung dazu zu hören. Wenn das jetzt wirklich echt wäre und ihr würdet von heute auf morgen 1300 Euro auf dem Konto haben, was würdet ihr damit machen? Dasselbe, was ich jetzt schon mit 1300 Euro auf dem Konto mache. Also da liegen lassen. Das wäre sehr verlockend, aber meine aktuelle Lebenssituation ist so ein bisschen meh, bis ich mehr Kohle kriege. Ich würde es erstmal horten. Die Sache ist eher, wenn du in einer schlechten Lebenssituation bist, bringt es dich ein gutes Stück näher zu einer besseren Lebenssituation zu sein. Also das Einzige, was das ankurbeln würde, wenn ich so einen Haufen Geld kriege, wäre, dass ich wahrscheinlich nicht ganz so knauserig bei der Wahl meiner Lebensmittel bin. Also das wäre es ja auf kurze Sicht, aber auf lange Sicht ist es ja trotzdem, es bringt dich 1300 besser zu einem Punkt, ja, wo du einfach so Geld ausgeben würdest. Also würde es schon ein bisschen was machen. Selbstverständlich, aber ich sag mal... Aber es würde auch die Leute geben, die das Geld wahrscheinlich irgendwo reinpfeifen Drogen und Sex. Ja, und so. Und einfach auf der Bank liegen lassen in der Hoffnung, hey, ich mache hier ein bisschen mehr Cash draus oder so. Und das macht das System dann ja wieder kaputt. Wo ist das Problem an Sex, wenn du ein offiziell eingetragener Sexarbeiter bist oder so und halt noch die Steuern bezahlst und so etwas, dann kommt es auch an den Staat zurück, kurbelt die Wirtschaft an. Also du gibst aber nicht 1300 Euro aus, die du geschenkt kriegst für Sex. Sven, hey, eingetragener Sexarbeiter. Wenn wir schon Geld für nichts kriegen, dann sind Frauen umsonst auch nicht mehr weit weg. Ja. Möchtest du wirklich Frau umsonst haben? Money for nothing and chicks for free. Moment, wir haben immer noch diese letzten Videos zuhört ab und zu. Da müssen wir auch. Ach ja, genau, wir möchten übrigens immer noch die hannoversche Schwulen- und Lesben-Szene grüßen. Hallo. Ihr verlinkt immer noch zu uns. Ja. Ändert das mal. Echt mal. Die drei Droh-Mails, die ich euch geschickt habe, die haben wohl offensichtlich nicht gereicht. Wollen wir das Icon anpassen, dass die ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen? Und wir packen den Link in die Description-Box nachher. Was willst du als Icon nehmen? Einfach bloß ein Penis, damit das absolut... Also es gibt international anerkannte Zeichen, glaube ich. Irgendwas Ikonisches. Ja, das internationale Symbol für... Nein, das nicht. Lesbe sein. Ja, ein Penis. Nein, Sven. Können wir ja im Nachhinein noch sehen. Ich finde auf jeden Fall, dass wir die verlinken sollten. Einfach weil, keine Ahnung, ist lustig. Weil wir Schwul und Lesben unterstützen, ja. Weil sie genauso normal sind wie andere Menschen auch. Ja. Ja, aber wir sind keine normalen Menschen, also sollte man vielleicht nicht das linken. Nein, ich sag dir auch, sie sind normale Menschen wie jeder andere auch. Wir sind ja nicht wie jeder andere. Wir sind anders. Anders. Ja, wir sind so anders, dass wir uns über... Hat einer noch ein anderes Thema oder Thomas wollen wir zum anders. Finale? Ja, ich hab noch ein Thema. Oh Gott. Zu meiner Schande muss ich ja echt gestehen, ich habe ja früher des Öfteren wirklich gern Gilmore Girls geguckt. Okay. Das hatten wir schon, ja. Ja, und Melissa McCarthy hat jetzt offiziell beim Neustart der Serie, beziehungsweise beim Fortführen, wie man es halt sehen will, offiziell zugesagt. Revival. Ja, beim Revival. Hab ich auch gelesen, ich hab's mit Absicht nicht gesagt. Melissa McCarthy. Ja, wer ist das? Ist das nicht gespielt? Die aus dem Dings, die jetzt in den Ghostbusters mitspielt? Ja, richtig. Die kurze? Die dicke. Welche? Kurze. Es gibt nur eine, kleiner ist als alle anderen. Ich habe den Trailer nur einmal gesehen und dann weggeklickt, also. Ja, die kleine, die mit der Brille, die irgendwie besessen wird. Waren da nicht drei mit Brille oder so? Aber sie ist die kleinste von allen. Hey, ich hab den scheiß Trailer bloß einmal gesehen. Es ist... Ja, whatever. Sie hat ja auch ihren eigenen Film da mit Spy, hieß der, glaube ich, einfach nur. Der war auch super. Die hatte auch irgendeinen Film mit Sandra Bullock oder so, hatte die auch. Irgend so ein 2-Cop-Duo-Shit wieder. Für, das ist der Grund, weswegen ich irgendwie Hoffnung habe. Ich habe zwar Spy nicht gesehen, aber ich habe gehört, der soll super sein und der Trailer für Spy soll unglaublich scheiße sein. Guck nicht den Trailer, guck den Film direkt. Der Film ist super witzig. Der ist richtig, richtig gut. Aber das heißt ja... Oh, das ist so gut, der Film. Aber das heißt ja, dass ihre Filme meistens oder häufiger schon schlechte Trailer haben, aber gut sind. Und das gibt ja Hoffnung für Ghostbusters, was ja ein Scheiß-Trailer ist und dann vielleicht ein guter Film. Ja, wer weiß. Auch wenn da Thor bloß als verdammte Sekretärin arbeitet. Wie? Ey, ist das für dich auch witzig? Ja, ich bin dafür, dass es auf jeden Fall im Kanon ist zu den restlichen Avengers-Filmen und so. Das ist das Marvel Cinematic Universe und Ghostbusters. Ja. Und im Marvel Cinematic Universe ist Thor die Sekretärin von vier weiblichen Ghostbusters. Hey, in den Comics hatte der eh irgendwie einen Zweitjob oder so einen Scheiß, also... Ach, das war der Grund, warum sie in dem neu ausgesetzten Marvel Universe das dann auch so gemacht haben, dass Thor seinen Titel abgibt und jetzt ja die irgendeine Nachfolgerin Thor jetzt ist. Boah, hör auf damit, das regt mich so auf. Beta Ray Bill war auch nicht fucking Thor, bloß weil er die Kräfte von Thor hat. Aber er musste den Job aufgeben, damit er Vollzeit Sekretärin sein kann. Das ist so, als ob Prinz William, der König von England wird, nachdem die Queen stirbt, ja? Nennt er sich Queen Elizabeth William. Das ist doof! Aber wo wir gerade verstehen, sind wir eigentlich schon so an dem Punkt, wo wir sagen können, wir können auf den Film überleiten? Ja, wir sind alle durch mit sonstigen Themen. Ja. Sven hat ja nicht noch mehr außer Gilmore Girls zu reden. Nein, warte, stopp, ich muss das kurz erwähnen. Das habe ich noch, weil damit das Thema einfach weg ist. Weil nächste Woche ist noch ein bisschen alt und so. Ultra gut vorbereitet. Ach genau. Ich meine, wir sind IKEA, sowieso nicht sofort gleich mit dem, IKEA und andere Möbelhäuser setzen demnächst auf Virtual Reality, damit man sich seine Küche mal schon vorher angucken kann. Okay. Ja. Haben die auch Virtual Reality, damit du weißt, wie man das Regal zusammenbaut und so? Ist in Arbeit. Wirklich so virtuelle Bauanleitungen. Also ich find's ganz witzig, aber... Dann fände ich aber lieber Augmented Reality cooler, dass du ein 3D-dimensionales Hologramm siehst, da wo du dein Regal nachher stehen hast, damit du dann die Teile entsprechend auf die richtige Position bringen kannst. Also mit beiden Sachen funktioniert es, Virtual oder Augmented. Ja. Ich fänd dann wirklich, oh Gott, hier, Microsoft hat doch daran gearbeitet, da brauchtest du auch nur die Matte. Das war die HoloLens. Ne? Ja genau, die HoloLens. Damit könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Mhm. Ich stelle mir das vor, so, das Ding analysiert deinen Baukasten. Diese Schraube fehlt. Neuer Baukasten. Also nein, hier ist die Schraube, hier ist die Schraube. Lieferung ist nicht korrekt, Storno wurde eingeleitet. Schraube kann nicht erkannt werden. Nein. Eieiei. Nee, gut, aber ich bin jetzt damit dann auch durch, dann habe ich alle Themen weg und der Film kann gerne kommen. Ja. Okay, also wieder einmal, wir reden über die 250 besten Filme der Welt, Stück für Stück. Dieses Mal hatten wir dran gehabt, Toy Story. Spielzeuggeschichte. Yay. Wir sind die besten Geschichten. Es ist, gucken wir mal zurück. Hat einer noch im Kopf, von wann denn Toy Story wirklich stammt? Das war noch 99? Das war aus den 90ern noch, oder nicht? Das ist noch 90er. Also kurz vor, ne? Entweder wirklich 98 oder 99. Ja. Also erinnert euch zurück, geht für Flashback, weil es ist ein Film aus den 90ern. 3D und Computer war noch nicht so gut. Es gab irgendwie Final Fantasy, den Film, und er ist gescheitert, aber vorher war noch Toy Story. Das war der erste Film, der komplett in 3D war und ein großes Kino-Eröffnung und so hatte. Und ja, die Menschen sahen aus wie aus Plastik, die Augen waren irgendwie tot, aber hey, sie waren intelligent genug, um zu merken, wir können Menschen nicht gut darstellen. Also was machen wir? Wir stellen bloß fucking Plastik-Spielzeugfiguren mit toten Augen dar. Hat doch bestens funktioniert. Ja, das ist, deswegen erstmal vorab, vor Spoilern oder sonstigen Scheiß, auch wenn natürlich sehr viele es gesehen haben sollten, aber vielleicht alle noch nicht. Wie fandet ihr den Film? Mir gefiel er. Wir reden über den ersten, ne? Ja, über den ersten. Ja, der gefiel mir auch recht gut. Hab den damals noch im Kino sehen dürfen. Ich weiß nicht, wo ich den das erste Mal gesehen habe, ob ich das auch im Kino war oder ob ich erst die DVD hatte. Aber der Film, der hat mir damals schon gefallen, gefällt mir jetzt immer noch, obwohl ich gerade jetzt sagen muss, man merkt dem Film sein Alter an. Von den Animationen her, vor allem auch von der Qualität der Umgebung merkt man das. Ich muss sagen, in vielen Szenen, aber in einigen Szenen ist es trotzdem so, da haben die gut mit dem Schatten agiert, gewusst, wo ihre Begrenzungen und so etwas sind, die funktionieren noch. Weil halt so ein paar, wo einfach bloß durch beleuchtungstechnisch oder so ein paar getrickst sind, wodurch es besser aussieht. Waren da ein paar drin, die ich nicht erwartet hatte? Also so jetzt im Vergleich zu was man heute so an Sachen sieht, die Schatten sind alle unglaublich weich und auch ziemlich blass, muss ich sagen. Aber das hätte auch den Film unnötig abgedunkelt, von daher, ja. Und man merkt, es gibt da ja relativ früh im Film, in einem Wohnzimmer von Andys Familie, wo er dann ja mit Woody runterrennt und sich auf den Sessel wirft und mit dem diese Pirouette macht, da gibt's ein Sofa, das so eine Decke drüber hat. Und dann fährt die Kamera einmal dran vorbei. Und man kann sehen, dass diese Decke einfach so da oben drauf liegt und noch eine Lücke zwischen Sofa und Decke ist. Oh. Echt? Das ist mir als Detail dann aufgefallen, so. Oh ja, da merkt man schon, dass das wahrscheinlich noch, also, naja, man merkt, dass sie da tricksen mussten oder so. Oder warum sie nicht einfach die Decke eh als Teil der Textur des Sofas gelassen haben, weil das ist mir auch sehr aufgefallen. Dass viele von den Sachen, gerade wo die Rundungen sind, da kannst du richtig sehen, wie die Textur sich daran langzieht oder an Rändern. Also mein Punkt war, ich habe es jetzt wieder gesehen und es war einfach dieses, es ist, ja, es hat Begrenzungen, ja, es hat ein paar Sachen, die nicht gut aussehen, aber es ist fucking Pixar. Und am Ende des Tages, Pixar weiß, wie man eine verdammte Geschichte zu erzählen hat. Du magst die Charaktere, du verstehst sie und selbst wenn es bloß ein scheiß Roboter ist, der nicht im ganzen Film ein Wort sagt oder so, du fühlst mit dem mit. Wall-E. Even. Love me. Also, das vielleicht für die Zukunft. Aber ja, ist also, ab jetzt würden wir, glaube ich, mal mit Spoilern anfangen. Ja. Ich mag Andy. 2016 nicht mehr von Toy Story spoilern. Ich glaube, mittlerweile hat ihn wirklich jeder gesehen. Andy kommt! Oh, das ist das Fiese, dass wenn du das in Disney Parks machst, wo du Woody und Buzz-Figur Typen. Ja, richtig, die müssen sich hinlegen. Und dann ne? Andy kommt, nicht mehr. Dann müssen die sich hinlegen oder stehen bleiben für eine Zeit. Nicht mehr, weil das zu gefährlich war für Unfälle. Oh, schade. Was? Ja, das ist schon lange nicht mehr. Oh. Aber, also es ist ein Film, wo Spielzeuge okay, in Leute, immer okay, belebt Leute, sind. Der nächste Urlaub ist gecancelt, wir fliegen nicht in Disney Park. Wir fliegen schon wieder nicht nach Disney mehr. Verdammt! Oh, impossible! Fuck it, neuer Urlaub. Drauf ja, geschissen. Gehen wir nach Phantasialand. Aber es ist ein Film, es geht um Spielzeuge, die halt eigentlich ein Bewusstsein haben, sich bewegen können und alles mögliche, aber es nicht tun, wenn Menschen in der Nähe sind. Und sie wollen einfach bloß, dass mit ihnen gespielt wird. Deswegen der das Lieblingsspielzeug von dem örtlichen Kind ist, ist natürlich der Mann, der Anführer, der Tollste und das ist Woody. Der Beste. Binatam. Woody ist der Cowboy vom Cover. Doch dann kommt Buzz Lightyear, der Astronaut, eine Actionfigur mit Karate-Chop-Action und echtem Laserlicht und ist viel cooler. Und er hat Flügel und einen besseren Sprach-Synthesizer. Actionfigur fliegt nicht wirklich. Ja. Warte mal. Warte, ich glaube, ich habe den noch da hinten irgendwo sogar, da von McDonald's damals. Ja, während er verschwindet, also der Buzz Lightyear taucht auf, ist aber irgendwie das einzige Spielzeug, was nicht denkt, dass es ein Spielzeug ist, sondern denkt, dass er wirklich Buzz Lightyear ist. Oder zumindest nicht mitbekommen hat, dass es ein Spielzeug ist. Und Woody wird natürlich eifersüchtig, versucht dagegen was zu machen, weil er sich fühlt, wie der Ort sein Platz genommen wird und wie er damit zurechtkommt und doch dann versucht, doch irgendwie zurückzukommen. Es ist ein interessanter Plot. Ich habe bloß eine Sache an dem Film gehabt, die mich richtig aufgeregt hat jetzt. Ja? Randy Newman. Oh. Er singt. Also, You Got a Friend in Me war noch okay, ja, aber einfach bloß ein emotionales Lied, so okay, okay, geht. Alle anderen weiteren Lieder, wo er irgendwie singt in dem verdammten Soundtrack, sind Sachen, die man gerade sieht, die passieren, ja. Aber du denkst, dass die Kinder zu dumm sind, das zu merken. So, Buzz Lightyear hat mitbekommen, dass er scheinbar bloß ein Spielzeug ist. Und dann denkt er, nein, ich bin kein Spielzeug, ich werde es beweisen, indem, wie der Werbespot gesagt hat, ich kann nicht fliegen, ich werde hier aus dem Fenster fliegen, ja. Ich bin ein Mensch, ich bin ein wahres Wesen. Und dann scheitert er daran. Und das singt Randy Newman mit, I'm gonna fly, I'm gonna show that I'm not the guy they want me to, I'm not a toy oder so. So, fuck. Weil, tut mir leid, aber selbst Kinder, selbst bei schlechten Grafiken, sie können das so mitkriegen. Die Motivation dahinter, wie ein Charakter ist und alles Mögliche. Ja, aber vielleicht war man sich damals nicht sicher. Eben, weil es ja nur Spielzeuge sind, die du darfst, jetzt außer keine Menschengesichter. Außerdem untermalt es ja trotzdem die Situation. Bring uns aber wieder zu den schlechten Texturen. Habt ihr gesehen, wie das bei Sid zu Hause aussieht? Grottenhaft. Ich bin immer noch gegen fucking Sid als Bösewicht, weil das ist echt doof. Nein, Sid war super als Bösewicht. Er ist genau der Bösewicht, den Spielzeuge fürchten würden, wenn sie lebendig wären. Ein Kind, ein behindertes, das Spielzeuge kaputt macht. Ich wollte gerade sagen, ein behindertes Spastikind, das irgendwie Sachen auseinanderbaut und alles mögliche anzündet und mit dem Hammer kaputt schlägt. Ich sorge mich ja um seine Familienverhältnisse. Ja, es ist nicht seine Schuld. Und fucking hell, es sind scheiß Spielzeuge. Ich hab auch, weil ich dauernd bei den verdammten He-Man am Fallschirm runtergeworfen hab, dem seine Füße gesprengt. Also. He-Man. Weißt du noch, was wir dem Plüschtin von Andy angetan haben? Oh Mann. Seid ihr deswegen wert, gefoltert zu werden? Der Film. Teilweise haben wir auch ähnlich wie in Toy Story gibt's ja diese Mini-Soldaten. Auf dem kleinen Podest und so. Da hatten wir auch mal eine ganze Handvoll genommen, mein Bruder und ich, und haben die haben mit den Sandkastenspielzeugen unserer kleinen Schwester Napalmangriff gespielt. Wir haben die Sandkastengeräte mit Kleber übergossen und angezündet und dieses brennende flüssige Plastik auf die Soldaten tropfen lassen. Das war super. Alter. Psycho. Ja, Terroristen in der Mache. Kränkster Psycho aller Zeiten. Wieso ein kranker Psycho? Hallo, sie war schon viel zu alt für den Sandkasten. Wir haben das ja nur aber gemacht ja, mit Dingen, die wir nicht mehr brauchen. Aber es sind fucking Spielzeuge. Wenn die einmal gesagt hätten, aua, das tut weh, hätte Sid wahrscheinlich die in Ruhe gelassen. Ja, wahrscheinlich, aber ich meine, das ist Spielzeug. Aua, das tut weh. Es gibt ja die Regelung, dass du halt deine. Wobei ich glaube, das sind Vampir-Spielzeuge, weil sie sich ja nicht bewegen, wenn Menschen da sind, um ihre Maskerade aufrechtzuerhalten. Ja, aber dann. Oh, weil Woody sagt, man darf es aufhalten, darf man es plötzlich? Das ist doof. Wahrscheinlich gab es keine andere Möglichkeit. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich glaube, ja, und dieser eine Punkt, wo die, ich nenne es jetzt mal weiter so, die Maskerade fallen lässt und zeigt, dass er reden kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sid im dritten Toy Story Teil, Vorsicht, Spoiler. Nee, halt, nein, ich hab's nicht gesehen. Wie, du hast es echt nicht gesehen? Nein, es nicht. Ich hab den dritten ja auch noch nicht gesehen. Du hast ihn auch noch nicht gesehen? Was lass der es, Film ist er wird rankommen. Er ist in der Liste, er wird irgendwann Moment, kommen. Wir haben ihn sogar gewürfelt. Moment. Es sei denn, wir schaffen es zu würfeln. Moment. Es ist egal, er hat keine Rolle. Moment. Er hat nur 3 nein, Sekunden Cameo. Nein. Ansgar, nein, du spoilst nicht. Ansgar, ich nur einmal kurz im Bild. Ansgar, lass mich die Situation retten. Er stirbt bei einem Napalmangriff in der Wüste. Nein. Wie gesagt, er hat in Teil 3 ein 3 Sekunden Cameo. Er hat eine Band gegründet und ist jetzt Sid Vicious. Nein, er ist ein Müllmann. Er taucht als Müllmann auf und du kennst ihn auch nur an so einem T-Shirt, weil eigentlich trägt er eine Sonnenbrille und ein Cappy und irgendwie hat er den Kopfhörer noch auf. Er hat sein Schädel-T-Shirt immer noch. Genau, er hat immer noch das Schädel-T-Shirt an. Wirklich? Und das ist das Einzige, woran du ihn wirklich erkennst. Ich hab's auch erst beim zweiten Mal Teil 3 sehen wirklich mitgekriegt. Als ich ihn dann sah, wie er da ankam zu dancen und zur Musik zu tanzen beim Müll aufsammeln. Und dann sahst du so dieses Schädel-Shirt und dann denkst du, das ist doch Sid. Das ist richtig. Das ist zu grausam. Ich sah dem keine Schuld zu, weil es sind fucking Spielzeuge. Du erwartest nicht, dass sie sich wehren. Und der sah wie eben erwähnt, auch nicht von seinem Familienleben wirklich sehr glücklich und gegönnt aus und so. Sid, bring den mal raus! Ja, er hat einen Kampfhund, der aufs Wort gehorcht. Das alleine, das ist schon mal eine Leistung. Ich ja, frage mich nur, wie er an seinen Geschlechterwandern natürlich. Über Mama wahrscheinlich bestellt. Ja, Klebstoff. Mama bestellt im Leben diese ganz große Rakete, die nicht für Kinder ist. Oder seine Mama hängt die ganze Zeit Schnarchen vorm Fernseher. Wahrscheinlich hat er einfach ihre Kreditkarte oder sonst was genommen und dort die Informationen einfach geklaut, die er brauchte, um das zu bestellen. Hm. Ja. Also in der kaputten Familie würde ich mir sogar vorstellen, dass er das so gemacht hat. Es war Amerika in den 90ern. Er hätte wahrscheinlich einfach so sich aus Mexiko irgendwelche Sprengstoffe bestellen können. Ja, ja, nee, also im Film siehst du das ja doch. Da kommt ja Post, kriegt ja das Paket und da ist ja The Big One drin, die große Rakete. Und wo er das extra auch noch vorliest, dass das nicht für Kinder geeignet ist. Cool. Also, dass er es sich geholt hat, obwohl er es nicht dürfen sollte, ja, es ist fucking Mexiko. Aber dass er das Geld dafür gestohlen hat, nicht unbedingt. Er hatte ja auch ein kleines bisschen eigenes, das er halt dann für die Dr. Claw-Automaten verwendet hat. Und wirklich Bullshit. Er ist der erste Kerl in der Geschichte der Menschheit, der irgendwas Nützliches aus diesen scheiß Automaten zieht. Und die auch noch nicht loslassen. Er hat ja erst das Alien mit der Kralle rausgeholt und dann noch Woody und Buzz gleichzeitig. Ja, hintereinander. Nein. Ich muss ja sagen, apropos Alien, ich fand die deutsche Synchro von diesen kleinen Aliens creepier als die englische, weil ich hatte das jetzt auf Englisch geguckt. Und dieses, es ist der Auserwählte. Ja, genau. Und so. Wir reden so nasal. Ja, die Kralle. die fand ich creepier als die auf Englisch. Noch was, was ich ich fänd's cool, wenn alle in Aliens in Englisch klingen würden wie Randy Newman. Nein. So. You got a claw, also, aber noch eine Sache, die mir dann auch bei der englischen Synchro aufgefallen ist. Ganz zu Anfang, wo ja Andy mit dem Spielzeug spielt und dann das Spiel zu Ende ist und er rausgeht und die sich alle sammeln. Hat Woody ja einen Moment mit Mary, ne, die Schäferin. Mhm. Ja, Mary. Wo sie ihm ja sagt, dass sie ja heute Abend jemanden zum Schafehüten kriegen könnte. Alter, die Stimme, die sie dabei hat, das ist doch absolut Porno. Ich dachte so, Moment. Ja. Im Deutschen war das überhaupt nicht auffällig, aber im Englischen, die klingt, als ob sie jetzt den gleich um den Finger wecken will. Und das war, she's got a Woody for das Woody. War so, wow. Sowas. Ist denn nicht Disney drüber? Ja. Wann hat Disney nein. Sex an Kinder zu verkaufen? Disney war es erst nachträglich, weil die Pixar aufgekauft hat. Ja. Ja. Vorher, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, war Pixar noch komplett eigenständig. Pixar Room. Also, die haben aber steht Disney gemacht, drüber, also meine, sagen sie, wenn Disney drüber steht, hat Disney auch zu sagen, wo was getan wird. Ja. Also ich glaube, 8 der 10 besten 3D-Filme gehören Pixar, oder? Wahrscheinlich. Ich war nur unglaublich überrascht davon, dass die hat erstens diese Killer-Stimme und redet und macht dann ja auch noch ein absolutes Innuendo mit von wegen so heute Abend könnte ich ja jemanden für Schafe finden. Schafe. Ja. Wegen der Wolle. Dude. Ja, ist ja gut. Hat mich ein bisschen vom Mocker gehauen. Sven fand's lustig. Aber welchen Platz wollen wir denn zuordnen? Wir haben jetzt damit zusammen 10 Filme. Also von 1 bis 10, wo ist denn Toy Story? Ich habe jetzt gerade. Hast du die Filmliste noch zur Hand? Bei Skype habe ich die geschickt. Ja, ja, ich gehe da gerade hin. Stimmt, ich bin noch gar nicht in den Fett. Sonst sag mir mal, welche sind in den Top 3? Also Wild Tales ist auf Platz 1 immer noch. Green Mile ist auf Platz 2. Teil 3 Terminator. Auf jeden Fall, also ich darf zwar nicht mitvoten, aber wenn ich jetzt was sagen würde, würde ich auf jeden Fall sagen. Du hast doch Toy Story gesehen. Ja, nein, er muss die Hälfte gesehen haben. Also Toy Story, hast du sonst 4 andere gesehen aus der Liste? Nein, nicht mal im Ansatz. Ja, wobei, warte, ich habe The Green Mile gesehen, ich habe Terminator gesehen. Dann bin ich aber wahrscheinlich auch raus, weil ich ja nicht alles in der Liste gesehen habe. Hast du insgesamt 5 gesehen mit Toy Story? Muss ich gleich gucken. Du, warte, hast du Wild Tales gesehen? Ja, Wild Tales Green Mile, ja. Terminator, ja. Stand By Me? Nein. Reservoir Dogs? Nein. Auch nicht? Ich hatte die ganzen Wochen nicht die Zeit. Ich war ja auch bei der Hälfte der ganzen Aufnahmen. Wochen? Die Filme sind Jahre alt. Reservoir Dogs. Fucking Reservoir Dogs. Das ist ein Tarantino-Film. Den hat man zu sehen. Ich bin kein Filmmensch. Das habe ich, glaube ich, öfters erwähnt. So, Nada und Simin. Nicht gesehen. Was? Den haben wir zusammen gesehen? Nee, nicht Nada. Wir haben Wild Tales gesehen. Ja, ja. In Their Eyes. Wie ich die ganze Zeit glaube, dass wir Filme zusammen gesehen haben. Also ich habe den Großteil der ganzen Sachen hier nicht gesehen. Okay. Okay, zwischen uns beiden also. Ich sage, definitiv gehört er in die Top 3. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Sag du erstmal. Ich sag 7. Du sagst Platz 7. Ich hab an anderen mehr Spaß gefunden und ich mochte einfach den Hauptcharakter von Woody nicht, weil der ist so ein Arschloch und so viel besser ist am Ende des Films auch nicht. Ich mochte ihn. Okay, ich bin für eine Alternative. Also ich finde das total subjektiv und da spricht jetzt wahrscheinlich wirklich das Kind aus mir raus. Ich fand den Film einfach nur absolute Granate. Ich muss ihn in den Top 3 sehen. Ich sage Platz 2. Und damit würde er Green Mile auf Platz 3 schieben. Also 7 plus 9 sind es. 7 plus 2 sind es damit, also 9. Durch 2 geteilt sind wir bei 4,5, also wäre es. Ja, ab 5 wird aufgerundet. Und auf den neuen Platz 5. Damit kann ich leben. Toy Story. Dann ist er immerhin noch in den Top 5. Ja. So, das war eigentlich dein richtiges Ziel. Du wolltest bloß das ein bisschen hochhypen, damit das dort ist, wo es dort landet, wo du es haben möchtest. Ich fände es schöner, wenn er Platz 2 wäre. Wild Tales war richtig gut, aber Toy Story war kommt direkt danach. Eigentlich. Du mal, Terminator. Nein. Nicht mit, Toy Story hat nicht mit Terminator. Aber wir sind bei der neuen Liste. Dum. 1W250. Und es sagt. Ja, richtig. Kann ich ja gar nicht wirken. 245. Oh, fuck. Okay. Was ist das? Toy Story 2. Nein, 2 ist, glaube ich, gar nicht auf der Liste, nur 3. 245, 200, berüchtigt von 1946. Oh, was Altes. Oh, shit. Wir kommen wieder. Oh nein! Oh mein Gott! Das ist es. Oh yeah. Im Englischen ist es Rear Window. Das ist ein fucking Hitchcock-Film. Nice. Okay. Das ist mit dem, der sich das Bein bricht. Die Stelle fand ich immer am besten. Also wir alle kennen den Film schon von irgendwelchen Hommagen und sonst was dahinter. Ich habe den nie selber gesehen, aber ich freue mich drauf. Das soll ein richtig guter Film sein und yeah, ich habe kein Problem damit. Yeah. Fuck Cary yeah. Grant. Wow, shit. Ingrid Bergman. Auch wenn ich sagen muss, dass das wieder mal die Geschichte ist hinter den verdammten Filmen, die irgendwie... Oder nein, nee, englischer Titel Notorious. Ah, okay. Ich freue mich schon auf das Remake zu genau diesem Film von Tim Burton. Mit Johnny Depp in der Hauptrolle natürlich. Oh, nee, da freue ich mich nicht drauf. Natürlich nicht. So, aber das heißt, wir haben einen guten neuen Film für den nächsten Film. Sehr schön. Habt ihr auch das Gefühl, dass es vielleicht bloß einfach dafür sorgt, dass wir was sehr, sehr Enttäuschendes in naher Zukunft finden werden? Weil jetzt kann ich. In dem Filme. Cover des Films ist die Silhouette eines Schlüssels. Das ist so ein gutes Omen. Ja, aber ich freue mich drauf. Und dir? Ich bin gespannt drauf. Das wäre auch der erste richtig alte Film, den wir sehen würden. Nee, Sunset Boulevard war auch schon älter. Auch alt? Ja, aber ich glaube, der hier ist noch eine Ecke älter. Oder? Also der ist von 46. Sunset Boulevard war der nicht irgendwie aus den 50ern? 1950, ja, also gut 4 Jahre. Ja, aber schon gleiche Ecke. Aber ja, das wird was Interessantes. Aber kommen wir zu was anderem. Wollt ihr noch wen grüßen, bevor wir den jetzt Schluss machen? Marek, hast du was zu verlinken mittlerweile? Zu verlinken? Wir sagen mal verlinken. Schreiben wir die Links jemals irgendwie in die Description-Boxes oder sowas? Nö, weil ich keinen Bock habe, bin ich zu faul für. Das ist geil, weil wir sehen ihn gerade in der Kamera. Der sagt das so platt, einfach so, nö, ich hab keinen Bock, bin zu faul. Eiskalt. Stone Cold Christian. Ja. Stone Cold Joker. Nicht unbedingt zu verlinken, aber hey, ich grüße alle Raspberry Pi Fans. Ich bin ja einer von den Erstkäufern gewesen. Oh. Ja. Bereust du schon? Pause. Gar nicht. Pause. Die ganze Konversation hält sich übrigens nur auf dem Raspberry Pi gerade. Ich mag die kleinen Viecher, ich bin voll zufrieden mit dem. Ich habe immer noch einen aus der ersten Generation, obwohl es schon die dritte gibt. Und ich möchte gerne einen dritten haben, wenn ich das Geld dazu hätte, aber der verrichtet immer noch seinen Dienst. Okay. Der kleine. Raspberry Pi. Ja. Ja, sonst, Herr Ansgar, haben Sie denn. Worunter findet man Sie denn? Ja, Krakel Comics, so wie immer. Das ist, glaube ich, mittlerweile der Standard. Wir sollten sowas wie ein Bild oder sowas machen, das einfach nur eingeblendet wird nebenbei. Ja, nee, mit Kontaktinfos. Nein, also wie gesagt, Krakel Comics mache ich ja immer noch und seit einiger Zeit streame ich ab und zu, wenn ich irgendwie Bullshit zeichne nebenbei. Oh, und Sacre bleu. Was? Was für ein Krüppel? Sacre bleu. Hast du mich gerade einen Krüppel genannt? Ja. Du warst nicht gefragt. Ich meine, nee, jetzt hier. Ich weiß auch, ich kann auch kein Französisch. Krüppel. Ja, nee, ansonsten, ich glaube, das war's. Das ist so, was ich mache. Comics und Twitch. Tja, sonst. Sven, ich glaube, dich findet man bei auch noch sonst. Ich hab vieles. Ich möchte nämlich alle Leute grüßen, die mich nicht kennen. Ihr seid alles verdammte Flachwichser. Und dann Knackpunkt Gaming geht demnächst endlich weiter. Yay! Oder fängt überhaupt mal? Ja, alle jubeln so. Ihr guckt doch eh nichts, ihr verdammten Flachpfeifen. Und das Coole ist, Sven sagt jetzt, er grüßt alle, die ihn nicht kennen, weil das Flachwichser sind. Und ab morgen kommen dann irgendwelche Leute, die dann sagen so, ey, du kennst mich nicht, ich habe aber deinen Podcast gehört. Dann wird er voll verprügelt auf der Straße. So James Hyde Bob mäßig. Ja, genau. Ja, richtig. Und dann kommt der Arbeitgeber, dieser Arbeitnehmer, Mitarbeiter, von dem er gesprochen hat, den er nicht leiden kann. Mhm. Und der sagt dann auch, hey, ich hab das gehört. Aha, dann sag ich, okay, bin cool. Bin ich der Einzige, der das toll fände, verprügelt werden von Jay und Silent Bob. Da wäre ich voll für. Boah, du musst nur 14 sein und irgendwie auf moviepoopshoot.com irgendeine Scheiße über den Jay und Silent Bob Film geschrieben haben. Dann kommen die persönlich vorbei und verprügeln dich. Ja, das sind eh scheiß Filme. Und Kevin Smith, der weiß auch nicht, wie er Filme machen soll oder so. Und bitte kommt hierher, ich möchte auf jeden Fall mit euch. Und Banksy soll das Copyright abgeben. 2/3 hat er gesagt, nicht 50%. Auch Herr Kevin Smith, wenn Sie keine Ahnung haben von fucking Comicfilmen, wenn Sie Batman wie Superman gut finden. Okay, also, ich möchte alle Leute grüßen, die mich halt nicht kennen. Demnächst geht's auf dem Channel dann auch endlich mal vernünftig weiter. Mal kurz überlegen. Ihr könnt uns natürlich auch mal Mails schreiben an christian@knackpunkt.net und natürlich sven@knackpunkt.net und wer noch alles mittlerweile von uns die E-Mail auch verknüpft hat. Ich glaube, es ging bloß 4 oder 5, das heißt, ein paar haben es nicht, aber ich ihr könnt ja auf Knackpunkt vernetzt. Ich bin einfach nicht Vogel. Info@knackelcomics.com. Ja, so. Wieso kennen wir deine Mail besser als. Ach, egal. Weil wir die benutzen zum Schreiben, das ist genau wie mit Namen. Weil ich eine Info-Ad genommen habe und ich habe irgendwie gefühlt 100 Info-Ad-Mails, irgendwie, die ich mir wohl merken muss. Schade. Das ist schrecklich. Nee, aber ich glaube, dann sind wir für heute wirklich fertig. Naja, wir haben noch @Twitter. Bei Twitter haben wir @der_knackpunkt. Kann man uns auch noch finden. Und mich natürlich auch noch, jetzt wo ich ein bisschen anderen Scheiß dazu buche, einfach so Knackpunkt bei YouTube. Und unsere Hauptadresse sollte man vielleicht auch erwähnen, falls einer bloß bei fucking iTunes oder Podstar oder sonst anderem Medium uns gefunden hat. Ihr könnt uns auf jeden Fall finden mit nicht nur den Podcast, sondern auch ein bisschen mehr extra zusätzlich Kram bei knack.net. Knack.net. Wollen wir uns auch so ein Premium-Modell überlegen? Sowas wie YouTube Red halt oder so ein Schwank? Nein. Ja. So. Okay. Und viel Spaß, das war alles cool und ciao! Tschüss. Ciao. Nee, ja, Geld.